ist es ihnen nicht erlaubt, auch um zeitliche Güter zu bitten. Ja, es ist erlaubt, Gott auch um zeitliche Güter zu bitten, aber immer unter der Bedingung, dass sie seinem heiligsten Willen entsprechen und unserem ewigen Heil nicht hinderlich sind. Nur um zeitliche Güter bitten, um der zeitlichen Güter willen, das geht natürlich nicht. Deswegen haben Katholiken auch nie Geld angehäuft, sondern wenn sie was gehabt haben, viel verdient haben oder reich gewesen sind oder geworden sind, sich immer als Schatzmeister der Armen angesehen und nicht zeitlichen Güter gehortet und angehäuft. Das ist ja keinen Zweck, keinen Sinn. Sind ja für etwas da und nicht Selbstzweck.